Kommen wir zum zweiten Abschnitt von den Engeln. Welche sind die edelsten Geschöpfe, die Gott geschaffen hat? Die Schöpfung des Himmels also, neben der Erde, vor der Erde. Die edelsten Geschöpfe, die Gott geschaffen hat, sind die Engel. Das sind über den Menschen. Edler von ihrer Natur her, wie die Menschen, weil sie reine Geister sind, ohne mit ihrem Leib verbunden zu sein. Einfacher sind als die Menschen in diesem Sinn.